Auswollen mit dem dicken Chin. Find dich schnuckelig wie einen Disney-Film. Ich bin kein Player, doch ich ficke auf. Wenn du nicht kochen kannst, hol mir eine Chicken Box. Schreibe nicht zurück, auch wenn das Häkchen blau ist. 150 Kilo Fame machen Mädchen traurig. Sie sagt, sie findet Sportwagen geil. Bitch, ich passe nicht mehr in einen Sportwagen rein. Trink mal ein, zwei Champagnerflaschen auf mich. Dann lass kuscheln im Hotel, ich schwör, wir machen auch nichts. International Player, Baby, ciao Bella. Und ich sick sie alle ab, als wär ich Baumfäller. Wickel Bitches um den Finger wie ein Jojo. Alles, was der Dicke will, ist Loco Loco. Und natürlich gibt's einen Abschiedskuss. Aber erst morgen früh, wenn du zum Taxi musst. Baby, baby. Ich bin nicht dein letztes Mal, was soll's. Du bist nicht mein letztes Mal. Wir beide bleiben unter uns und nennen Sex ohne Grund. Ich bin nicht dein letztes Mal, was soll's. Du bist nicht mein letztes Mal. Wir beide bleiben unter uns und nennen Sex ohne Grund. Alle meine Bitches nennen mich Daddy. Chillen mit der Family. Haus schicken mir Emojis. Pretty Motherfucker mit der Rolli. Komm aus meinem Kopf in deinen Szene-Club. Shindy macht die Scheiße zu nem Edelpup. Ich glaub, ich brauch'n Lapdance. Und wir beide könnten werden wie die Backcams. Google Earth, Blick aus meiner Suite, Fix Street View. Best dressed Motherfucker in der GQ. Lippe an die Ohr, als wär sie Holyfield. Und alle meine Bitches schreien OMG. Ich hab 99 plus in meinen DMs. Bitch, ich mach das öfter wie The Weeknd. Ich will kein Date, ich will einen Hausbesuch. Du willst mich kennenlernen, kauf mein Buch. Biatch. Ich bin nicht dein letztes Mal, was soll's. Du bist nicht mein letztes Mal. Wir beide bleiben unter uns und nennen Sex ohne Grund. Ich bin nicht dein letztes Mal, was soll's. Du bist nicht mein letztes Mal. Wir beide bleiben unter uns und nennen Sex ohne Grund. Ich bin nicht dein letztes Mal, was soll's. Du bist nicht mein letztes Mal. Wir beide bleiben unter uns und nennen Sex ohne Grund. Ich bin nicht dein letztes Mal.